Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 540. Geschenkt ist geschenkt. Ja, ich könnte die auch weiterführen, ne? Und wiederholen ist gestohlen. Genau. Großes Thema heute natürlich: Google streicht den kostenlosen Fotospeicher. Ja, welche Alternativen gibt es da? Aber noch mehr von Google gab es die letzte Woche. Von Huawei gibt es auch wieder und natürlich von Honor gibt es auch sehr interessante und verwirrende Nachrichten. Und auch ein paar kleine Neuigkeiten vom S21 App der Woche gibt es natürlich auch in der Community auch los und deswegen fangen wir gleich an. Ja, Google streicht den kostenlosen Fotospeicher. Man glaubt es kaum oder konnte man das etwa doch absehen? Ja, nun ja, ich habe ja gesagt, Google geht schon seit geraumer Zeit einen Weg der Profitmaximierung. Das ist einfach deswegen so, weil Google ja nur noch eine Abteilung, sozusagen eine Unterfirma ist von Alphabet. Das war, ja, sagen wir mal, der Anfang dieser Entwicklung. Und Alphabet ist da sehr rigoros, offenbar. Der Google-CEO Sundar Pichai, zu dem sag ich nachher auch noch was, der kann sich offenbar nicht gegen Alphabet durchsetzen. Und somit werden bei Google ständig Dienste zusammengestrichen, fragwürdige Entscheidungen getroffen, Smartphones überteuert, mit schlechten Leistungsdaten rausgehauen und eben auch jetzt kostenlose Dienste gestrichen, damit die Leute eben zum Beispiel hier ein Google One Abo nehmen. Ja, so ist das. Die Nachricht kam für viele überraschend. Ab 1.1. wird 1.1.2021 wird Google keine kostenlose Uploads mehr von Fotos ermöglichen. Das heißt, keine unlimitierten Uploads. Ja. Das heißt, man hat ja diese 15 GB Free Storage. Ja. Und bisher war es so, dass eben die Fotos, die in High Quality gespeichert wurden, nicht angerechnet werden. Nur die Fotos, die in der Original Quality gespeichert wurden, also in der Originalqualität, die haben quasi auf diese 15 GB gezählt. Das heißt, diese unlimitierte freier Platz für Fotos, ja, ist sowieso schon mit einem kleinen Wermutstropfen gekommen, nämlich dass man diese in dem sogenannten High-Quality-Modus abspeichern musste. Was ist das? Ein bereits komprimiertes Bild, ja, also ein JPEG in aller Regel, was die Kameras eben aufnehmen, wird nochmals weiter komprimiert und deutlich in der Größe reduziert, um dann eben dauerhaft auf Google Fotos abgespeichert worden zu sein. Das bedeutet aber im Endeffekt, wenn zum Beispiel es einen Crash gibt und man verliert das Smartphone und hat nur diese Sicherung, dann hat man diese Fotos nicht mehr in der Originalqualität, sondern nur noch in dieser High-Quality-Kopie, die zugegebenermaßen sehr gut ist, aber eben nicht mehr das Original darstellt. Das heißt, wenn man das zum Beispiel weiter bearbeiten möchte, ist es ein deutlicher Unterschied zu dem Original. Also von daher war das sowieso schon immer fragwürdig. Dass das jetzt auch noch zusammengestrichen wird, zeigt natürlich, möchte ich fast sagen, wie verzweifelt man probiert, die Menschen zu einer kostenpflichtigen, zu einem kostenpflichtigen Abo des Google One-Dienstes, also des Cloud-Dienstes quasi, zu drängen. Das sieht auch hier bei Talk Android so der Moment, wie heißt er nochmal? Der Peter Holden, genau. der geht da auch hart ins Gericht mit Google und hat jetzt eben hier auch die Frage natürlich in den Raum geworfen, was das denn soll, und macht hier auch den Schritt zur Aussage, dass eben hier die Leute zu einem kostenpflichtigen Abo gedrängt werden sollen. Und das ist natürlich jetzt quasi der Punkt, wo man einfach Google Fotos nicht mehr empfehlen kann für einen normalen Benutzer. Weil wenn man sich darauf verlässt, eigentlich konnte man das vorher auch schon nicht mehr wegen dieser Originalqualität, aber wenn man zum Beispiel vor einem User weiß, okay, der ist jetzt, das ist jetzt nicht so ein, der ist jetzt nicht so pingelig, dem wäre das egal, ja, wenn er die Fotos eben nur noch in High-Quality-Modus restaurieren könnte, was soll's, ja, Hauptsache hat sie noch, na gut. Für manche ist es unvorstellbar, aber ich würde sagen, für die Mehrzahl der Leute war das schon okay, ja, was soll's. Nur, da muss man jetzt eben aufpassen, die 15 GB sind nicht wenig. Das muss man natürlich sagen. Ja, also man darf nicht, wie immer, ja, man darf nicht in Panik verfallen. Aber 15 GB sind nur dann wenig, wenn man sich wirklich auf Fotos beschränkt. Und heutzutage hat auch Otto Normalverbraucher sehr viele Videos auf seinen Geräten. Und da sieht die Sache ganz anders aus. Da sind 15 GB gar nichts. Auch in dem Format, in dem eben Google diese Videos auch komprimiert ablegt. Ja. Das geht relativ schnell dann. Und das zählt ja damit rein. Ich habe übrigens noch keine offizielle Aussage gefunden, die das explizit nochmal erwähnt. Nur, ganz klar ist ja, wenn man diese, und das wurde ja gesagt, also wenn man die Einstellung High Quality Backup macht, dann wird das angerechnet werden auf diese 15 GB Free Storage. Und wenn man das aktiviert, dann werden ja auch die Videos automatisch mit übertragen. Deswegen ist für mich die logische Schlussfolgerung natürlich, dass es auch für Videos zählt. Ansonsten würde das Ganze auch gar keinen Sinn machen. Ja. Google behauptet zwar, dass die meisten Menschen, die Google Fotos nutzen, gar nicht in den nächsten 3 Jahren, ja, so die Aussage, diesen 15 GB erreichen würden. Also wenn ihr jetzt anfängt, mit eurem Smartphone Bilder zu machen, ja, dann werdet ihr das aller Voraussicht nach, laut Google, das erst in 3 Jahren ausreizen, diese 15 GB. Also könnte man sich ja da zurücklehnen. Nur da ist halt die Frage, was wurde damit reingerechnet? Nur die Fotos abgewogen oder auch eben die Videos? Ich kann mir es nicht vorstellen, dass die Videos damit reinkommen. Ich bin ja kein Video, sag ich mal, Fetischist, ja, der alles auf Video aufzeichnen muss. Ich mache eigentlich auch relativ wenig Fotos, aber ich bin da schon drüber. Ja, weit, weit drüber. Gut, ich habe ja auch schon lange die Fotos, ja, aber ich bin wirklich, ich glaube jetzt an die, so knapp an der 100 GB Grenze, ja, bin ich. Das ist eigentlich ziemlich viel für jemand, der wenig Fotos macht, auch wenn es viele Jahre sind, aber wenig Fotos macht und noch weniger Videos macht. Wenn ich mir angucke, was die Leute so an Videos manchmal aufnehmen, einfach so von allem Möglichen, die werden das wahrscheinlich in ein paar Monaten voll haben. Ja, das, gut, mag sein, dass das Google hier anders sieht, ich weiß es nicht. Man sagt ja immer, Google weiß es genauer. Ich glaube aber, sie unterschätzen das. Aber von der Entwicklung her ganz einfach. Ich bin sehr skeptisch und, naja gut, mich selbst betrifft es übrigens nicht mehr. Ich nutze schon seit vielen Monaten, seit dieser das ist Tohuwabohu angefangen hat mit USA gegen Huawei, habe ich ja schon die Google-Dienste eingestellt und ich nutze dann auch schon seit geraumer Zeit keinen Google-Fotos mehr. Zumindest nicht in dem Sinne, dass meine Fotos dorthin irgendwie übertragen werden. Das auf keinen Fall. Es werden keine Fotos mehr übertragen. Andere Fotos wurden gelöscht. Wo ich das nutze? Ja, wo ich das nutze, ist, wenn ich Fotos beispielsweise mit jemandem teile, ja, solange es noch geht, oder eben über den Browser, ja, der eben nur Google-Fotos hat, die Möglichkeit, beispielsweise. Ja, und selbst diese Fotos, die da geteilt werden, sind eigentlich schon bemerkenswert viel. Ja, das, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob ich das hier, sehen kann irgendwo. Ja, es ist ja wieder bezeichnend, dass man in den Alben hier gar nicht sieht, wie viel Speicherplatz verbraucht ist. Das ist auch sowas, das muss Google dann natürlich auch noch ändern. Wenn man hier schon den Speicherplatz sehen muss, dann möchte ich natürlich auch wissen, welches Album wie viel Speicherplatz verbraucht. Aber ich habe jetzt nur mal das Pokémon Go-Album, ja, das dritte übrigens schon, das ist nur für dieses Jahr, das sind 2116 Screenshots, die da gespeichert sind und geteilt sind mit jemand. Das heißt, und Screenshots haben ja extrem wenig Speicherplatzbedarf im Vergleich zu Fotos, ja, also hier ist der Durchschnitt etwa 250 Kilobyte pro Bild, ja. Und ich habe hier dann schon 516 Megabyte in einem einzigen Jahr verbraucht. Ja, nur bei Pokémon Go Screenshots. Jetzt wisst ihr ungefähr mal, was man da erwarten kann. Und 16 Megapixel Bilder, kann man sich dann auch ausrechnen. Mache ich jetzt nicht, aber ich habe es mal ausgerechnet. Wird zwar, wie gesagt, dann auch wieder runtergerechnet, komprimiert und so weiter, sodass es natürlich deutlich weniger ist als das Original, aber dennoch, Fotos haben wesentlich mehr. Also Bilder, die man mit der Kamera macht, haben wesentlich mehr als die Screenshots, ja, sodass man halt sehr schnell auf hohe Zahlen kommt. Ohne Video, mit Video geht das Ganze natürlich noch viel, viel, viel schneller. Also, wie auch immer, das geht nicht mehr. Außerdem ist es natürlich auch ganz klar eine Gefühlssache. Ja, wie ich eben schon, wie der Titel schon sagt, ja, geschenkt ist geschenkt und dieses Abschalten von diesem kostenlosen Dienst fühlt sich jetzt wirklich so an, als ob man dessen beraubt wird, dieser Möglichkeit. Ja, auch wenn es ganz legitim ist, auch wenn das eigentlich grundsätzlich ein Verständnis sein soll, dass alles, was man kostenlos bekommt oder überhaupt, wenn man etwas bekommt, ja, dass es nicht immer kostenlos bleibt, wenn man so etwas verspringt. Und wenn man ein Abo macht, ja, das kostet 1,99 im Monat, ja, dann ist das sehr unwahrscheinlich, dass es für alle Ewigkeit 1,99 bleibt. Das wird sich auch ändern. Alles wird sich ändern und natürlich ist das gut. Aber trotzdem ist das immer dieses Gefühl, ja, und das ist meiner Meinung nach auch berechtigt. Man hat hier Werbung damit gemacht. Unendlich Speicherplatz für deine Fotos. Vergiss es, vergiss deine Sorgen, mach dir keine Gedanken, ja. Deine Fotos sind immer sicher, ja. Einfach nutzen, deine Videos und deine Fotos, einfach nutzen und vergessen und fertig. Ja? Das war das Versprechen. Das ist jetzt weg. Ja? Das ist jetzt weg. Klar, auch ein Versprechen gilt nicht ewig, aber es hinterlässt einen faden Beigeschmack, ja? Wenn man das so sieht. Und deswegen habe ich da natürlich auch eine sehr deutliche Abwehrhaltung. Ich habe das auch schon in der Community, da komme ich später drauf, zwischen den Zeilen gelesen, dass da die also nicht alle so zufrieden sind damit, ja, mit diesem Vorgehen. Auch diese deutlich, sehr ungewöhnlich deutlichen, wie soll man das sagen, Positionierung von diesen Autoren, ja, zeigt mir eigentlich ganz klar, dass die auch auf dem falschen Fuß erwischt wurden und dass die das ziemlich schäbig finden, was Google da jetzt macht. Und es wird hier auch zynische Fragen natürlich gestellt. Ja, zum Beispiel, wie sieht das dann jetzt aus, was als nächstes dran kommt? Wird Gmail vielleicht auch bald was kosten? Ja, das wäre durchaus möglich, weil es gibt kaum noch einen kostenlosen Mail-Anbieter, ja, der so viel Speicherplatz bietet, wie Google das macht. Und da könnte auch Google zum Beispiel hingehen und sagen, wie andere Anbieter, okay, also 1 GB, 2 GB Platz frei, und wer mehr Platz braucht, der muss dann eben bezahlen. Ne? Der braucht ein Google One Abo. Das ist ja alles so zusammen. Google One Abo ist dann für Mails, für diese, Fotos natürlich, wie sagt man ja, und auch Google Drive. Ja. Aber Achtung, jetzt kommt ja noch was dazu. Das ist so ein bisschen untergegangen. Es ist eben nicht nur so, dass Fotos allein davon betroffen ist, sondern auch G-Drive ist bereits davon betroffen. Google kündigt an, dass man auf dem Google Drive, wer da inaktiv ist, ja, dass da Inhalte gelöscht werden können. Also das gilt sowohl auf bei Fotos als auch bei G-Drive. Ich weiß nicht, ob es bei Google Mail auch zählt. Aber da merkt man schon, ja, Google will offenbar hier die Platten putzen. Ja? Das heißt also, wenn ihr einen Drive-Speicher habt, dann solltet ihr den auch nutzen, die Bereiche. Das ist ja nicht genau definiert, aber offenbar, wenn ihr halt zum Beispiel einen Google Drive habt und ihr loggt euch da nicht regelmäßig ein und macht nicht regelmäßig was damit, dann kann es sein, oder das wird sein, dass dann Google eure Daten oder verschwinden lässt. Ja, richtig löscht. Weg, ist ein Weg. Man, gut, jetzt kann man ja sagen, okay, wer den Dienst halt inaktiv nicht nutzt, okay. Damit ist aber natürlich auch ein Archiv weg, ja. Ganz klar, ich kann da zum Beispiel keine Daten mehr hinterlegen, die längere Zeit überdauern sollten, ohne dass ich sie eben berühre. Ja? Das geht eben auch nicht mehr. Also insgesamt ist das schon eine ziemlich bedenkliche Entwicklung. Übrigens, ich habe, glaube ich, gesagt, der 1.1., das stimmt nicht ganz, der 1. Juni 2021 ist der Tag, an dem das Ganze eintritt. Alle neuen Pixel-Geräte, ja, werden ebenfalls davon betroffen sein. Pixel-User werden keine Vergünstigungen mehr haben, keine Änderungen mehr. Also das Ganze zählt auch für Pixel-User. Ja. Bestehende Pixel-User, zum Beispiel auch die Versprechen mit dem Pixel 1 und so weiter, ja, die bleiben nach wie vor davon verschont. Klar, weil das wurde ja versprochen. Das wurde versprochen lebenslang. So. Und das heißt, da konnten sie da jetzt sich nicht mehr rausreden. Ganz klar, das hätte eine Flut von Klagen verursacht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das alles zählt auch für die neuen Pixel-Geräte. Tja, und damit ist auch der allerletzte Rechtfertigungsgrund für ein Pixel-Gerät weg. Weg. Ja? Gibt's keinen mehr. Nun denn, also, so sieht es aus. Die Entwicklung ist mehr als bedenklich. Aber das war nicht alles, wo Google diese Woche Probleme bekommen hat. Und zwar der Google-CEO Sundar Pichai, von dem ich vorhin schon sprach, hat sich jetzt entschuldigt, nachdem ein Dokument ans Tageslicht lanciert wurde. Ja? Wie vom MCP vielleicht. das beschreibt, wie man die Beschränkungen der EU hinsichtlich des Datenschutzes und dem Umgang mit den Daten entgegentreten kann. Ja? Und das ist natürlich schon ein starkes Stück. Das wird die EU-Kommission mit genauen Blicken würdigen. Die haben ja sowieso noch einige Hühnchen zu rupfen mit Google. Und das ist auch jetzt schon offiziell an die EU herangetragen worden. Ja. Und wurden auch schon Gespräche wegen diesem Dokument geführt. Jetzt folgt die offizielle Entschuldigung. Nichtsdestotrotz kann man sehen, dass Google probiert, sich hier den Regeln in der EU zu widersetzen. Ja. Es ist natürlich strittig. Ja. Ich bin ja eher ein Kritiker von diesen Regeln, die da auferlegt werden. Ja. Dennoch ist das natürlich jetzt gerade eine schlechte Zeit, dass sowas gemacht wurde mit diesem Schreiben, wo doch die EU sowieso Google auf dem Kieker hat. Und übrigens nicht nur die EU, selbst in ihrem Heimatland in den USA ist Google jetzt wegen sogenannten Antitrust-Vorgängen stark unter Beschuss. Und ich weiß zwar nicht, ob dieses Schreiben da interessiert, wenn es nur gegen die EU gerichtet ist. Es zeigt aber natürlich, dass hier Intentionen in Gange sind, die man eben früher von Google niemals vermutet hätte. Also don't be evil, das ist vorbei, seit es Alphabet gibt. Ja. Und man sieht, dass sich Google genauso jetzt verhält, offenbar auf Druck von Alphabet, wie jedes andere Großunternehmen auch. Rücksichtslos seine Interessen durchsetzen, Leute, die man vorher geködert hat, mit kostenlos jetzt absahnen wollen. Ja, das ist alles nicht so schön. Und das alles ist ein dunkler Schatten, der sich jetzt über Google legt. Und das finde ich äußerst schade. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch, wie ich das rechtfertigen soll. Ja, ich kann es nicht mehr. Meine Google-Schutzschicht, ja, ist ja schon seit diesem Vorfall mit Huawei gebrochen, obwohl da Google ja gar nichts dafür konnte, aber Google ist eben mal eine US-amerikanische Firma und die werden eben genauso missbraucht von der US-Regierung wie alle anderen auch, wenn man eben hier, also wie alle anderen US-Firmen auch, als Waffe gegen politische Gegner, und das ist eben eine schwierige Geschichte, da kann ich nicht mehr die Balance halten. Und diese Vorgänge hier, die haben nichts mehr mit der US-Regierung zu tun. Die sind auf Googles Mist gewachsen. Und aus Gründen, wo ich denke, dass das einfach einzig und alleine Profitmaximierung zur Grundlage hat. Und da kann ich dann halt auch nichts mehr machen. Ne? Deswegen ist auch die nächste Meldung natürlich, fühlt sich jetzt an wie ein Witz. Ja, wenn man das nach diesen zwei sehr schlimmen Meldungen dann auf einmal sagt, Achtung, Google verschenkt Stadia Premier Edition Bundles an alle YouTube Premium Abonnenten in den USA und in Großbritannien. Ja, nein, in Europa gehen wir leer aus, also, ne? So, nur US-Amerikaner und Großbritannien. Ne? Genau. Ja, schon alleine das ist natürlich wieder ein Affront. Ja, ganz klar. Aber, na gut, okay. Ne? Wer zu mir FU sagt, der kriegt auch FU zurück. So einfach ist das, ne? Aber egal, selbst wenn wir es bekommen würden, ja, was ist das denn für ein Versprechen, nur wenn dir das kostenlos versprochen wird? Ich glaube ja nicht, dass es dann grundsätzlich kostenlos ist, ja. Eine Sache ist zum Beispiel gleich eingeschränkt worden. Also um das zu bekommen, muss man einen Monat 9,99 Euro zahlen, Stadia Pro quasi abonnieren. Ah, doch nicht kostenlos, ne? Ah, so sieht es aus. Ja, warum? Ich denke mal, dass hier Google die Stadia-Zahlen nach oben schrauben will, wegen dem Start von PlayStation 5 und Xbox Series X und S, dass die hier etwas besser wegkommen. Die Tatsache ist nämlich, dass Google Stadia ein absolutes Nischenprodukt ist, ein in der Versenkung versunken, der Mainstream hat Stadia noch nicht mal, trotz Meldungen in der Mainstream-Presse noch nicht mal wahrgenommen mehr als Gaming-Plattform. PlayStation 5, Sony und Microsoft haut alles weg, Nintendo natürlich auch, das sind die drei und Google spielt keine Rolle auf dem Gaming-Markt. Schlicht und ergreifend. Und hier möchte man jetzt ein bisschen Kosmetik betreiben, dass man sagen kann, oh ja, man hat jetzt so und so viele neue Abonnenten. Deswegen auch einmal zahlen. Ne? Einen Monat muss man bezahlen. Somit können die regulär gezählt werden als Abonnenten. Und dann haben die eben, können die sagen, boah, wir haben so und so viel Leute hier zusätzlich bekommen in diesem Zeitraum und Wahnsinn und cool und ja, unser Dienst ist am Laufen. Ja, also ich weiß nicht, wenn man seinen Dienst verschenken muss oder sein Bundle verschenken muss, also ihr kriegt das Bundle, ja, das 99 Euro kostet, kriegt ihr quasi dann für 9,99 Euro, ja, weil ihr nur einmal einen Monat Abo zahlen müsst. Aber wie lange ihr dann das Abo nutzen könnt, weiß ich auch nicht. Also ich gehe davon aus, dass dann nach einem Jahr oder zwei Jahren Google sagt, naja, das war nur ein begrenztes Angebot für ein, zwei Jahre. Jetzt müsst ihr natürlich schon, wenn ihr weiter Stadia nutzen wollt, ja, einen Premium-Service, dann müsst ihr natürlich auch dafür bezahlen. Ne? Oder eben in den kostenlosen Stadia-Subscription-Plan eben gehen. Puh, so ist das. Ne? Also das seht ihr, das ist nicht viel wert und die Zahlen von dem Xbox Series X Launch sind ausgezeichnet, wenn man Microsoft glauben darf. Und ich weiß aber aus sicherer Quelle, verhalten waren im Vergleich zu dem, was am Donnerstag passieren wird. Ja, am Donnerstag ist nämlich der Launchtag der PlayStation 5. Da werdet ihr Verkaufszahlen erleben, die jenseits von jedem Rekord sind, was eine Konsole bisher erreicht hat. Die PS4 ist von der Vorbestellung hoffnungslos übertrumpft worden. Das war bisher eine sehr erfolgreiche Konsole. Ja. Runs auf die Geschäfte wird es deswegen nicht geben, weil ich habe ja schon gesagt, es gibt keine PlayStation 5 in den Geschäften. Sony hat den Verkauf verboten in Geschäften. Ja. Nur online gibt es die, aus Corona-Schutzgründen. Das braucht man sich sowieso keine Gedanken zu machen. Für mich ist das auch ein PR-Stunt gewesen von Sony, denn es gibt gar nicht genug PlayStation 5. Also die Online-Bestellungen, die gemacht wurden, können nicht alle erfüllt werden. Es ist hoffnungslos. Ja. Ich habe zwar die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, aber wenn ich das Glück hätte, daran zu kommen am 19., dann nur durch extreme Tricksereien, ja, die man eben normalerweise nicht machen kann. Aber wenn ihr denkt, ihr könnt jetzt dort irgendwo eine PlayStation bestellen, PlayStation 5, probiert es nächstes Jahr nochmal. So sieht's aus. So viele PlayStations sind vorbestellt worden. Unfassbar. Und ich denke, wie gesagt, da wird halt eben auch das Problem liegen. So, das nächste große Thema war natürlich die, naja, Gerüchte vom Verkauf der Huawei-Tochter Honor. Zuerst, oh, Honor-Tochter Huawei-Tochter steht kurz vor dem Verkauf, ja. 15 Milliarden wird, mit 15 Milliarden wird sich das Konsortium Digital China beteiligen, ja. Und, dann hieß es auf einmal sogar, Huawei hat heimlich Honor bereits verkauft. Ja? Und dann auf einmal, ja, Huawei hat es verkauft, allerdings an das chinesisch, an die chinesische Regierung. Ja? So hieß es auf Fandroid. Ja? Das wäre übrigens, wenn sich das Gerücht bewahrheiten würde, dass Honor verkauft wäre, an Digital China, tatsächlich der Fall, denn Digital China gehört der Region Shenzhen, also offizielle Regierung, ja, und damit hätte tatsächlich die Regierung Besitz an Honor, ja, so sieht es also aus. Aber, und da kann man sich schon überlegen, ist das denn alles so okay? Jetzt, ich habe da mal durchgeguckt, ja, wo kommt denn diese Nachricht her? Und dann kommt wer als einzige Quelle? Reuters. Und Reuters ist eine US-amerikanische Nachrichtenagentur. Und da muss ich natürlich sagen, das ist mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube zwar, dass die durchaus irgendetwas, ja, vielleicht spitz bekommen haben, dass da vielleicht irgendwas im Hintergrund läuft. Ja, vielleicht Gespräche oder ähnliches. Aber diese Gerüchte, die dann aufkamen, basieren alle auf dieser einzigen Reuters-Meldung. Und das ist bei mir noch nicht Beweis genug. Ein US-amerikanischer Nachrichtendienst, damit meine ich Broadcast-Service, ja, nicht Geheimdienst oder sowas, ja. nur der hat das erfahren von einer chinesischen Firma. Das ist äußerst unwahrscheinlich, dass das im Detail stimmt. Da würde ich doch eher tippen, dass es von einer chinesischen Agentur verbreitet würde. Selbst die chinesischen Webseiten, die das weitergeben, ja, beziehen sich auf Reuters als Quelle. Also es ist äußerst undurchsichtig. Und Huawei hat sich jetzt vor kurzer Zeit gemeldet. Wann war das? Am 13. Ja, am 13. hat sich Huawei gemeldet und hat gesagt, dass die Honor-Verkäufe immer noch nur ein Gerücht sind. Also keinerlei Bestätigung dieses Gerüchtes, ja, das könnte darauf hindeuten, dass das lediglich Gespräche sind oder waren, die vielleicht da momentan laufen, ja. Also auch da muss man abwarten. Am 20. November, ja, soll da mehr bekannt gegeben werden, so sagen zumindest einige wie soll man da sagen, Quellen kann man ja nicht sagen, die Quelle ist ja nur Reuters, also einige Redaktionen sagen, dass am 20. November da mehr bekannt gegeben würde, allerdings weiß ich nicht, ob das in der Originalnachricht auch so drin gestanden hat, mal gucken. da würde auch übrigens den Verkauf, ich habe schon mal gesagt, dass das Honor verkauft wird, richtig verkauft wird. Das ist ja auch selbst mit der Reuters-Meldung noch nicht mal hundertprozentig gesagt. Ja, es in Meldungen, in der Meldung heißt es ja eigentlich nur, dass Anteile veräußert werden. Anteile. Ja, und das heißt nicht, dass eine ganze Firma gleich komplett verkauft wird. Es sind hier die Rede von insgesamt etwa 45% Anteile. Und damit wäre die Mehrheit von 55% ja immer noch bei Huawei. Ja, also selbst wenn dieses Gerücht so stimmen würde, ne, also von einem Verkauf in dem Sinne, von einer Abstoßung, kann keine Rede sein. Ich glaube, da wird wieder mehr sensationslüsternder Journalismus hier hineininterpretiert in dieses ganze Ding. Das ist eine ganz normale Investitionsanfrage sozusagen von verschiedenen Firmen, ja, die sich dann eben prozentual beteiligen an einer Marke. Mehr ist es nicht. Wie gesagt, ich warte jetzt mal den 20. dann ab und dann werden wir es ja sehen. 20. ist der Freitag. Bei uns wird es wahrscheinlich 21. werden, wegen der Zeitverschiebung. Die sind uns ja ein bisschen voraus, beziehungsweise, nee, halt, stopp, könnte sogar schon früher dann sein. Ja, genau. Das müsste am 19. dann schon sein. Also, abwarten. Ich halte das momentan, ehrlich gesagt, auch noch für ein interessant gewordenes Gerücht, ja, aber von einem Fakt möchte ich da nicht sprechen, zumal, wie gesagt, wenn eine feindliche Newsagentur da darüber als einziges berichtet, das ist schon wirklich seltsam, ja. Also gut, dann haben wir noch was zum Galaxy S21. Erstmal, man vermutet, dass das S21 früher startet. Auch das übrigens von Reuters, ja. Und zwar, so Reuters, will man damit Marktanteile von Huawei wegnehmen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, Reuters will einfach Huawei kaputt schreiben, damit möglichst viel Schaden angerichtet wird an Huawei. Es ist schon sehr seltsam. Ich habe mir jetzt übrigens nicht die Mühe gemacht, wer hinter Reuters steht, aber es ist schon sehr suspekt, ist mir auch egal. Was viel wichtiger ist, es wäre hier natürlich eine logische Sache, wenn Samsung das machen würde, obwohl Samsung sich solidarisch gezeigt hat, und zwar deutlich solidarisch gezeigt hat mit Huawei. Samsung steht komplett hinter Huawei, setzt sich ein, dass nicht nur sie weiter Geschäfte machen dürfen, sondern dass eben auch Honor seine Geräte weiter verkaufen kann. Das ist bemerkenswert gewesen. Also hier weiß auch Samsung, wo das Problem liegt. Globaler Markt wird einfach kaputt gemacht, wenn sowas passiert, wie mit Huawei. Und deswegen wollen die natürlich das auch so gut wie es geht auffangen, wollen klar machen, nee, wir sind für globale Märkte und deswegen sind wir gegen diese Maßnahmen gegen Huawei. So. Also coole Sache von Samsung. Aber wie gesagt, wenn die das jetzt vorziehen würden, wäre es eine kluge Geschichte. Warum? Weil nämlich Choleriker mit den ehemals orangenen Haaren, jetzt hat er ja weiße Haare auf einmal, ne? Ernsthaft, ja, dass der ja am 20. Januar nicht mehr da ist, ne? Weg, tschüss, ne? Biden ist dann Präsident Joe Biden und dann könnte es natürlich sein, dass hier wieder ein ganz anderes Klima herrscht. Niemand geht zwar davon aus, dass einfach so alle Beschränkungen wegfallen, aber vielleicht gibt er dieser cholerischen Anfall von Trump hinsichtlich Huawei, gibt er dann auf und rückt das wieder in Relation und dann gibt es auf einmal wieder normale Geschäfte mit Huawei. Ich denke, dass das durchaus passieren kann. Ja, dass sich die Geschäfte mit Huawei normalisieren, es deutet ja jetzt schon darauf hin, auch da komme ich gleich noch dazu, ne? Und deswegen wäre es nicht abwegig, wenn Samsung probiert, so schnell wie möglich das Galaxy S21, nämlich eben im Januar vor der Vereidigung des Joe Biden, ja, noch auf den Markt zu bringen, damit hier die Leute noch, die verunsichert sind, sich lieber schnell noch ein Samsung-Gerät kaufen, weil sie denken, okay, Huawei ist ja weg, noch bevor eben hier klar werden kann, dass es vielleicht wieder bergauf geht mit Huawei und alles wieder in Ordnung ist, ja, und so, ja. Das wäre natürlich eine Überlegung, aber ob das stimmt, ist genauso eine Spekulation, wie Reuters wieder gemacht hat hier mit dieser Meldung. Ja? Okay, aber immerhin ein paar technische Daten des Galaxy S21 sind durchgesickert und die sind ziemlich verlässlich ja? Und auch massiv, also fast alles ist rausgekommen. Ja? 120 Hertz Displays sind da verbaut, 6,2 Zoll das welchem ist das nochmal? Moment. Also das kleine Modell, genau, das S21 6,2 Zoll, das S21 Plus 6,7 Zoll und das S21 Ultra 6,8 Zoll Display. Ja. Das ist ein klein wenig, aber nur minimal, kleiner als der Vorgänger, der hatte 6,9, aber das ist marginal. Das Ultra bekommt auch ein größere Display-Auflösung, 1440p LTPO-Display, sehr interessant. Die Geräte des Ultra wird mit einem S-Pen kommen. Ja, also auch hier, die schließt sich der Kreis zum Note langsam. Das Material von dem Gerät hinten ist noch nicht bestätigt worden, was jetzt da genutzt wird. Metall, Plastik oder Glas oder was das ist. Keramik, ja, gibt es ja momentan alles. Das S21 und das S21 Plus bleiben wieder Vorgänger mit einem 12-Megapixel mit einer 12-Megapixel Hauptkamera, 12-Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 64-Megapixel Telefotolinse. Und das S21 Ultra, das wird mit Samsungs neuer 108 Megapixel HM3-Sensorkamera ausgestattet, ja, mit 12% besserer Lichtsensitivität. Das ist ja auch interessant. Und Samsung wird weitere zwei 10 Megapixel Telefotolinsen einbauen, ja, die je dreimal und 10-mal optischen Zoom realisieren, so dass man doch große Zoom-Schritte machen kann, nicht schlecht. Und damit hätte das natürlich einen Vorteil gegenüber den Vorgängern. Coole Sache also. S21 4000 mAh Akku, S21 Ultra 5000 mAh Akku ist nicht besonders viel, aber auch nicht wenig. Je nachdem, wie Samsung hier das Energiemanagement hat, wird man da einen Tag vielleicht rumbekommen mit etwas Glück. Ja. Und selbst die Farben sind offenbar durchgesickert. Ja. Phantom Violet, Phantom Grey, Phantom White, Phantom Pink. Also alles mit mit Phantom, Wahnsinn. Und das S21 gibt es auch noch in Phantom Silber und Phantom Black. Nur in diesen zwei Farben gibt es das S21 Ultra. Schade, aber naja, soll halt mega seriös sein. Ne? Ja, aber leider ist noch nichts bekannt vom RAM. Das wäre ja schon sehr, sehr gut zu wissen. Ein Snapdragon 875 beziehungsweise ein Exynos 2100 Chipset, je nach Region, wird hier eingesetzt. Aber ja, das Wichtigste fehlt tatsächlich, ja, nämlich der Speicher. Ja. Aber das ist ja immer so eine Zitterpartie bei Samsung. Naja. Achtung, wenn ihr ein Xiaomi-Telefon habt und ihr möchtet auf MIUI 12 updaten, wartet lieber noch ein bisschen, bis ihr das Firmware-Upgrade macht. Wartet noch ein bisschen, denn es wird gemeldet, dass einige Xiaomi, Redmi und Poco-Smartphones durch das Update auf MIUI 12 Wie sagt man jetzt hier, geprickt wird, disabled, ja, also außer Funktion gesetzt wird. Ganz einfach. Also Vorsicht, passt auf, das könnte böse enden. Wartet lieber noch mit dem Update, sonst ja, steht ihr vielleicht auf einmal ohne Smartphone da. Ja, also ganz wichtig, momentan kein Update auf MIUI 12 machen, wenn ihr ein Xiaomi-Gerät habt. Xiaomi 11, das kommende Flaggschiffgerät von Xiaomi, wird wohl einen Quad-Curved Hole-Punch-Screen haben. Es wird immer absurder, ja. Was ist das? Also ein an allen vier Ecken abgerundetes Display mit einem mit einer kleinen Kamera links oben. Direkt im Display als kleines Loch im Display, also kein Notch, sondern direkt im, so wie das Honor V20 ungefähr das hat. Nur soll diese Kameraöffnung extrem klein sein. Sehr, sehr klein. Wie da natürlich die Qualität da mit klarkommt, das wird man dann sehen. Ja. Idee ist ja gar nicht so schlecht. Mal sehen, wie das dann letztendlich aussieht. Viel ist noch nicht bekannt davon, außer eben diese Geschichte und eben, dass fast sicher ein Snapdragon 875 verbaut wird bei diesem Gerät. Aber ansonsten bleibt fast alles noch in den im Unbekannten, ja. Man munkelt, dass es ein 13-Megapixel-Modul ist mit einem Ultraweitwinkelsensor, das verbaut wird, und dass ein 48-Megapixel-Sensor mit einer 0,8-Mikron-Pixelgröße hier zum Einsatz kommt. Aber mehr weiß man doch noch jetzt nicht davon. Naja, mal gucken. Ist ja auch noch ein bisschen hin, bis das Xiaomi 11 rauskommt, von daher, ja, ist ja okay. Dann gibt's eine Liste, ich werde die verlinken, 42 Geräte von Huawei und Honor, die Harmony OS bekommen. Wichtiger da ist wohl dabei, dass auch die Wearables wohl ein Harmony OS bekommen. Sehr interessant. Die Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei Watch GT 2 E und die GT 2 werden eben dieses Harmony OS bekommen da drauf. Interessant. Genauso wie das Huawei MatePad Pro, MatePad Pro 5G und Honor Tablet V6. Bei den Honor-Geräten sind es auch einige Modelle, V30, Honor 20, alle die werden das Harmony OS bekommen tatsächlich. Und ich werde jetzt richtig neidisch, weil leider hat sich hier Honor bzw. Huawei entschlossen, keine Geräte zu updaten, die auf Harmony OS, die vorher Google Services hatten. Das finde ich sehr, sehr, sehr, sehr schade, aber okay. Ich habe es ja schon befürchtet, dass es so kommen wird, weil es so sehr lange gedauert hat mit der Ankündigung. Mittlerweile sind eben diese Geräte, die noch mit den Google Services ausgeliefert wurden, ja doch schon wieder eine Zeit lang gar nicht mehr erhältlich, ja, oder zumindest mal nicht mehr als aktuelles Modell geführt. Und von daher habe ich mir das eben fast schon gedacht, dass es so weit kommen wird. Das heißt also, alle Geräte, die vorher die Google Services installiert haben, bekommen kein Harmony OS. Und da zählt natürlich auch mein Honor V20 bzw. View 20 dazu. Äußerst schade für mich. Ich hätte gern dieses Harmony OS gehabt, dass ich endlich die Google Services auch tatsächlich hardwaremäßig bzw. im Softwarekern weg habe. damit ist jetzt Schluss. Und das heißt aber auch, dass dieses Gerät dann jetzt wohl so weiterläuft erstmal. Updates kommen noch. Es gibt übrigens auch Android 11 dafür. Das ist ja schon angekündigt worden, auch für das Honor View 20. Ja. Nur, dass da eben dann kein Harmony OS drauf ist, sondern es wird dann eben dieses, ja, entweder mit oder ohne Google Services Android sein. Da wird man mal sehen. Letzteres, also wenn ich ohne Google Services hätte, hätte ich zumindest mal ein Google-freies Smartphone, wenn auch nicht mit Harmony OS. Aber es das halte ich für eher wahrscheinlicher, dass es ein Android 11 Update gibt, wo die Google Services dennoch aktiv sind. Und ja, auch das muss man sehen. Übrigens, das ist auch bisher nur eine Beta-Version, die da angekündigt ist. Ob es jemals eine finale Android 11 Version geben wird für das Honor View 20, auch das steht noch in den Sternen. Übrigens, diese ganze Diskussion, Verkauf von Honor, Zukunft von Huawei und jetzt Harmony OS, dass es eben nicht ausgeliefert wird. Ich habe eigentlich momentan relativ wenig Lust, mich auf ein neues Smartphone festzulegen. Ich werde wohl länger warten, als ich ursprünglich gedacht habe. Eigentlich wollte ich schon Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres ein neues Smartphone holen. Es ist immer wahrscheinlicher, dass ich mir nächstes Jahr überhaupt kein neues Smartphone hole. Ja, weil mir das Ganze momentan dermaßen auf den Senkel geht und ich jetzt erstmal abwarten will, wie sich die Situation entwickelt. Ich will eigentlich ein Huawei-Gerät haben. Die haben aber eine Preispolitik momentan, wo mir einfach unverständlich ist. Wenn Honor verkauft wird, also richtig verkauft werden würde, nehmen wir mal das Worst-Case-Szenario und alle Befürchtungen treten ein und Honor wird verkloppt an irgendeine andere Firma, ja, dann haben die nichts mehr mit Huawei zu schaffen. Ich habe ja gesagt, das ist äußerst unwahrscheinlich, weil wahrscheinlich nur 45% Anteile verkauft werden. Aber selbst wenn, ja, dann würde für mich kein Grund mehr existieren, ein Honor zu kaufen, und ich habe eigentlich auch vor, das nächste Gerät ohne Google Services zu kaufen. Ja. Also ehrlich gesagt habe ich keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, momentan ein neues Gerät zu kaufen, was für eine Basis auch immer, weil das alles mir zu unspezifisch ist. Ja. Und die einzigen, die, wo ich dann sagen würde, ja, oh, die, das mache ich, ja, Honor, Huawei, das, ich kaufe mein Huawei-Gerät, die haben jetzt leider seit dem Mate 40 die falsche Preispolitik, wo ich eigentlich sage, nein, das boykottiere ich, dann können die 100-mal Huawei sein, das boykottiere ich, ich hole mir kein so teures Smartphone, auch wenn es das Beste ist. Das muss in Relation stehen. Ja. Wie gesagt, Huawei hat mal die besten Smartphones zu unglaublich günstigen Preisen gehabt. Jetzt haben sie zwar immer noch die besten Smartphones, aber genauso schlechte, üble, freche Preise wie die Konkurrenz auch. Und wenn ich das dann in Relation setze, bringt es auch keine Vorteile mehr. Ja. Und von daher sehe ich das irgendwo nicht ein. Und deswegen trübt das alles meine Freude. Und wenn ich tatsächlich dann auf eine andere Marke schwenke, Ugitel und Ulefone sind ja ganz weit vorne als Alternativen dabei. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, dass ich mich komplett ausklinke aus diesem Rennen da um dieses beste Smartphone. Ja, stattdessen einfach Gerät mit sehr guten Leistungsdaten hole und fertig. Ja. Aber da das nicht so meine Natur normalerweise ist, warte ich jetzt erst nochmal ab und gucke mir das Ganze an. Es ist keine Eile geboten, denn mein Honor View 20 wird nach wie vor ganz normal geupdatet. Nach wie vor gibt es ganz normale Google Pay, NFC, Alles läuft ganz normal. Google Play Services, Updates von den Apps, von der Firmware, alles ganz normal wie üblich. Und von daher, ja, wie ich vermutet habe, viel heiße Luft, ja, aber nichts passiert. Das ist man ja auch von Trumpy gewohnt gewesen. Genau. Gut, also weiter. Smartphones mit 8 Kameras und 4 Blitzlichter, Flashes, ne, sollen tatsächlich in der Mache sein, sollen kommen. Jetzt habe ich hier, das muss ich euch verlinken, ja, das ist lächerlich, ja. Da gibt es ja diese Studien, ja, wie sich eben diese Macher da von diesen 8-Rear-Cameras das jetzt vorstellen sollen, so ein Handy. Und da hoffe ich wirklich, dass kein Handyhersteller diesen Vorschlag übernimmt. Denn so kann man wirklich sicherstellen, dass auf jeden Fall die Linsen mit der Hand verdeckt sind beim Fotomachen. Ich weiß ja nicht, wie diejenigen, die dieses Konzept dort entworfen haben, wie die das Smartphone halten. Ja? Ob die das sich an die Stirn bappen, ja, mit dem Display, damit sie das nicht halten müssen oder so, keine Ahnung. Oder dass es so mit zwei Fingern in der Mitte halten, damit es auch garantiert rausfällt auf dem Boden. Ne? Ich tu das verlinken, das ist so skurril. Erst habe ich gelacht, dann habe ich mir ernsthaft Gedanken gemacht, ob die Entwickler dieser Studie noch zurechnungsfähig sind, dann fand ich es eigentlich nur noch traurig, ja, dass hier sowas überhaupt in Betracht kommt. Ja. Ich verlinke es mal, da könnt ihr es dann gleich sehen, was ich meine. Also wie gesagt, es braucht schon eine gewisse Genialität, etwas so zu gestalten, dass man garantiert es nicht benutzen kann. Ja. Also, richtig krass, ja. Wahnsinn. MediaTek startet einen Prozessor, der mit 6 Nanometer auf der Architektur des Exynos 1080 basiert. Das ist ja faszinierend. Man sieht also, da muss was passiert sein. Ja? MediaTek steigt groß ein. Möglicherweise haben die da auch mit Samsung halt Absprachen. Samsung hat ja da eigene Fertigungsprozesse. Ja. Man sieht, man möchte sich abspalten von der US-Restriktion, die es da gibt. Denn hier wäre möglicherweise ein Schlupfloch, wenn MediaTek mit Samsung-Technologie einen Exynos 1080 kompatiblen Prozessor herstellen würde und den dann an Huawei verkaufen würde, hätten die einen performanten Prozessor und der könnte nicht mehr verboten werden durch Exportbeschränkungen von den USA. So sieht's aus. Also das wäre ein genialer Schachzug. Allerdings ist es noch mit Vorsicht zu genießen. Auch da ist noch nichts 100% in Form gegossen. Ja, das ist auch ein Leak. Ja, und natürlich muss man da vorsichtig sein, ob das dann letztendlich hier dem Ganzen entspricht. Offenbar ist allerdings schon ein Benchmark bei AnTuTu hier aufgetaucht, ja, wo es etwa in etwa so mit dem Snapdragon 865 Plus vergleichbar ist von der Geschwindigkeit, was ja eigentlich schon mal okay wäre. Ja. Also mir gefällt jedenfalls, wenn ich das bewahrheiten würde, oder überhaupt, mir gefällt jedenfalls die Strategie, die MediaTek fährt hier und also ich werde immer mehr zum MediaTek-Fan, coole Geschichte und ich glaube, vielleicht wird es auch ein Kaufargument für nächstes Smartphone für mich, dass ein MediaTek-Prozessor verbaut wird, einfach deswegen, weil, genau. Es ist Zeit für die 2020er Abstimmung von Google Play User's Choice Awards und ich muss sagen, es gibt nur Schrott Sorry, dass ich das so knallhart sage. Für mich ist das alles Müll, was dort zum Abstimmen steht. Es ist mir unbegreiflich, wie man auf sowas kommen kann, wie man diese Auswahl nehmen kann bei den voll genialen Apps, die es gibt bei Android, ja, an Apps. Und dann werden diese Apps ausgewählt. Da frage ich mich, was haben die Firmen dafür bezahlt, dass sie in die Auswahl kommen? Wirklich. Das einzige Game oder beziehungsweise die einzige App, die da meiner Meinung nach tatsächlich hineingehört, ist Genshai Impact, was ja auch schon mal App der Woche bei mir war hier im Ancast. Und da kann man votieren. Das ist auch der einzige Vote, den ich abgegeben habe für Genshai Impact. Ja? Ansonsten muss ich sagen, nö. Das ist ja furchtbar. Katastrophal. Also die schlechtesten Google Users Choice Awards ever, weil einfach die Spiele die und die Apps, die wirklich gut sind und es verdient hätten, gar nicht nominiert sind. Ja. Skandal, meiner Meinung nach. Naja. Ja, Skandal, bla bla bla bla bla bla. Ja, Schweden, da bahnt sich auch ein Skandal an, nämlich die 5G-Auktion ist abgesagt worden, nachdem Huawei erfolgreich geklagt hat. Schweden wollte nämlich Huawei von der Auktion ausschließen wegen Sicherheitsbedingungen. Das hat das Verwaltungsgericht in Stockholm nicht gelten lassen und hat die Auktion gestoppt und für ungültig erklärt. Denn offenbar sieht das Gericht es nicht als erwiesen an, dass Huawei oder dass es schädlich wäre für Schweden, wenn Huawei als Netzbetreiber, als Netzausrüster hier mitbieten könnte. Und deswegen kann sich das Schweden leider nicht so, oder was heißt leider, kann sich das Schweden zum Glück nicht so einfach machen, ja. Und jetzt muss neu erörtert werden, wie die Auktion ablaufen kann oder eben Huawei doch vorübergehend wieder zugelassen werden. Natürlich werden das sicherlich noch weitere Klagen dann folgen wiederum von Schweden aus und dann könnte eventuell Huawei rückwirkend das auch wieder aberkannt werden. Was da jetzt genau passiert, weiß man im Moment nicht, denn im Moment ist allerdings so, wie gesagt, diese Auktion ist gestoppt. Jetzt muss eine Lösung gefunden werden, die sich mit dem Recht in Schweden auch vereinbaren lässt. Und ich finde, das ist ein gutes Signal, eine gute Reaktion des Gerichtes, denn die freie Marktwirtschaft, die wir ja propagieren, die muss auch dann aufrechterhalten werden, selbst wenn man vielleicht sieht, dass man chancenlos technisch ist gegen einen Anbieter wie Huawei, dann darf man den nicht ausschließen, da muss man einfach probieren, besser zu sein und fertig. So, dann ist noch was anderes. Genau, die Honor Watch GS Pro in Camo Blue ist jetzt erhältlich, Leute, in Deutschland. Also, das ist das Ding, worauf ich ja gewartet habe. Ja, diese Farbe. Diese andere Farbe war mir einfach, die zwei, wo es bei uns eben nicht gab, war mir vollkommen suspekt, warum es das wiederum nicht gab bei uns. Jetzt gibt es die Uhr in dieser Farbe und jetzt habe ich natürlich keine Lust mehr für die Uhr, aber wenn ihr noch Lust habt, ja, auf die Honor Watch GS Pro, dann gibt es die jetzt auch in der vernünftigen Farbe, ja. Honor hat da getweetet, was kann denn schon falsch laufen, wenn man Camo Blue nimmt, oder? Das finde ich allerdings auch. Camo Blue ist einfach genial. Die Uhr sieht dann einfach super aus. Ja. Das ist auch mal ein Unterscheidungsmerkmal, wo man sieht, das ist eine geniale Uhr. Und nicht so das 0815 grau, schwarz, weiß, Langweilkram. Ja, sondern das ist cool. Ja. Super. Ihr könnt auch noch ein zusätzliches Band auswählen, wenn euch das Textilband im Camo-Look nicht gefällt. Die Uhr selbst natürlich trotzdem blaues Gehäuse, hellblaues Gehäuse außenrum, sehr, sehr schön. Aber wenn euch das nicht gefällt, es gibt hier auch noch ein Dark Blue Armband mit dazu. Kostenlos, ich würde es nicht nehmen, ich würde da sogar gucken, dass ich es irgendwie abwählen kann, geht das, ich weiß gar nicht genau, weil das sieht mir aus, als ob das Leder ist, ich hoffe, dass es nur Fake-Leder ist, weil Lederarmband will ich überhaupt nicht haben, ja, es geht gar nicht, Leder, aber will ich auch nicht kaufen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. 14 Tage habt ihr noch Zeit, das hier in dem Angebot zu bekommen. Da kostet die Uhr nämlich 199,90 statt 249 Euro. Und ihr habt momentan sogar die Möglichkeit, noch einen 15 Euro Gutschein zu bekommen. Und wenn ihr, also es gibt hier mehrere Gutscheine, wenn ihr Glück habt, könnt ihr da sogar noch etliche Coupons mit dazu geben, kostenfrei, versandkostenfrei, also von daher könnt ihr hier noch ein Riesenschnäppchen machen, mit einer vernünftigen Farbe, ziemlich genial, yep, genau, Wahnsinn, ja, warum ich mir die nicht hole, ja, wisst ihr, das hat mir zu lange gedauert, jetzt habe ich das Geld wieder für andere Sachen ausgegeben, ja. So ist das nun mal, ja, wupp, ruckzuck, ja, wer zu spät kommt, dann bestraft das Leben, ich gebe dort mein Geld aus, wo ich es ausgeben kann, wenn ich es will. Und nicht, wenn die Firma das will. So. Gut. Das waren dann alle Themen für heute. Und jetzt komme ich mal zu den Community-Sachen. Da ist auch einiges eingetroffen. Schnell mal hier gucken, dass ich das zeitlich richtig ansetze. Tja, da komme ich durcheinander. Wie gesagt, es war zu viel. Ja, da der Alexander hat es schon geschrieben. Genau, und zwar Google Fotos. Im nächsten Jahr Schluss mit unbegrenzten Cloud-Speicher für Bilder und Videos. Ja, das haben wir schon besprochen. Er schreibt weiter dazu, sehr schade, Google Fotos habe ich immer sehr gern genutzt, um von unterwegs schnell auf alle Bilder zugreifen zu können. Ich habe es zwar nie als Backup gesehen, dafür ist es mir zu unordentlich, da einfach alles hochgeladen wird, bevor ich überhaupt eine Chance habe, es auszusortieren, aber mit der guten Suche konnte man schnell seinen Freunden bestimmte Bilder zeigen. Ja, das ist genau das gewesen. Das stimmt allerdings. Die Bildersuche bei Google ist natürlich sehr, sehr gut. Ja. Von daher habe ich nie auch nur die Intention gehabt, irgendetwas zu sortieren. Und das habe ich mir auch mittlerweile abgewöhnt. Ich lade einfach alles irgendwo hoch, batsch, ja, und fertig. Geordnet nach Datum, Monat, Jahr, Monat, das reicht, fertig. Aber diese Suche, die fehlt definitiv bei meiner Lösung, die ich hier habe. Denn mir nützt auch nichts, wenn ich Bilder sortiere. Das nützt mir nichts. Wenn ich jetzt Bilder von Katzen sehen will aus meiner Sammlung oder Bilder von Bäumen, die herbstlich aussehen, ja, dann nützt mir das nichts. Keine Software kann mir das raussuchen, verlässlich, so gut wie es Google kann. Übrigens, war ich natürlich auch geschockt durch die Mail, die ich übrigens bekommen habe. Also noch bevor das hier in den News war, habe ich diese Mail schon bekommen. Immerhin etwas. Problem ist, ich bin ja weg von Fotos. Das heißt, also für mich ist das nicht mehr sehr interessant. Ja, aber natürlich viele meiner Bekannten, die nutzen das und die werden jetzt auch ziemlich schockiert sein. Ich habe es noch gar nicht allen gesagt. Eigentlich habe ich es noch keinem gesagt. Oh weia. Ja, das wird noch was geben. Ja, weil es ist ehrlich ein Problem. Denn nicht alle sind bereit, Geld auszugeben. Und das sage ich auch knallhart. Die Leute würden lieber überhaupt kein Backup machen und diese Fotos auf volles Risiko auf ihrem Smartphone für immer belassen. Ja, die meisten Smartphones haben ja auch keine Micro-SD-Karte mehr, wo man irgendwas abspeichern kann. Würden es für immer drauf lassen, auch wenn sie nie ein Backup machen könnten. Einfach, weil sie das weil sie grundlegend nicht zahlen wollen. Ja, kein Geld für so einen Dienst. Ja, Priorität null. So sieht's aus. Und das sind mehr Leute, als man denkt. Und gleichzeitig von dem Aufwand her ist das auch so eine Sache. Die meisten Leute sind noch nicht mal bereit, das Handy vernünftig aufzuladen, ja, weil ihnen das zu viel Stress macht, das Gerät anzuschließen und darauf aufzupassen, dass es ja, sich nicht tiefenentlädt oder ähnliches. Ja, auch da kenne ich Leute, die haben schon etliche Akkus kaputt gemacht, deswegen, weil sie einfach ja, damit nichts zu tun haben wollen. Ja, das Ding hat einfach keine Arbeit zu machen. Ende. Ja. Das ist, für uns sind vielleicht die Smartphones höher in der Priorität. Für viele andere normale Leute haben diese Smartphones aber null Priorität. Das, wenn alles funktioniert, ist es gut. Wenn es nicht funktioniert, wird sich geärgert oder man ist schockiert. Aber man will null Arbeit investieren und null Geld investieren. Das ist nun mal die Realität. Ja. Und man sieht auch, das habe ich geschrieben jetzt, was ich schon vor langer Zeit gesagt habe, ne? Google ist nach der Alphabet-Gründung zu einem reinen kommerziellen Profitunternehmen geworden, ohne Seele. Ja? Google war mal das, was Apple war in den 80ern, ja? War Google. Und wie Apple wurden sie einfach zu einer kommerziellen Firma, die einfach nur so viel Geld wie möglich rauspressen will. Ja, das ist zwar jetzt beim Google noch im Anfangsstadium. Google ist jetzt dort bei dem Punkt, wo ich bei Apple damals, als die an demselben Punkt angelangt sind, zum Apple-Gegner mutiert bin. Ja. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt, als iOS 10 Updates kostenpflichtig wurden, ja, bis zu diesem Zeitpunkt war ich wirklich Apple-Fan. Das hat mir die Augen geöffnet und das war's dann. Ja? Das war der Wendepunkt. Und das hier ist bei Google ebenfalls der Wendepunkt. Vom Paulus zum Saulus. Ja, und nicht umgekehrt. Gut, wie auch immer, ob ich das natürlich für mich, ne, natürlich ganz klar, bewerte ich das anders, da andere Leute sehen das vielleicht nicht so eng, aber der Nachzug schreibt dann noch, Amazon Photo bietet kostenlosen, unbegrenzten Speicherplatz, zumindest für Prime-Abonnenten, aber wenn keine kostenlose Konkurrenz mehr vorhanden ist, könnte sich das bald ändern. Ja, ich weiß schon, dass das ist schon richtig. Von der Warte aus gesehen besteht natürlich die Gefahr, dass Amazon dann auch versuchen könnte zu sagen, na gut, dann müssen wir auch nicht mehr kostenlos die Fotos anbieten. Aber die Sache ist ja so, richtig kostenlos ist es ja für Prime nicht, für Prime-Kunden nicht. Das Amazon Prime-Paket beinhaltet ja eine ganze Fülle von Diensten, Videos, Premium-Versand ohne Aufpreis, ja. Also das heißt, ich die 69 Euro im Jahr, klar, die zahle ich, würde ich auch zahlen nur für die Pakete, die geliefert werden. Aber viele Leute zahlen das, weil sie eben zum Beispiel Prime Video mit drin haben, weil sie eben Fotos mit drin haben, weil sie eben auch unter anderem, ja, die Paketelieferungen kostenlos mit drin haben, auch wenn es das nicht rechnen würde, das alleine, ja. Bei mir würde sich das rechnen, definitiv. Also für 90 Euro, wenn es nur um die Fotos ginge, also für 69 Euro im Jahr, könnte man da jede Menge Fotospeicher kaufen. Ziemlich viel sogar, die würden nie voll werden, glaube ich. Wie gesagt, ich denke eben, das ist dadurch, dass das nicht ganz kostenlos ist, wird sich jetzt Amazon wahrscheinlich in nächster Zeit nicht dazu hinreißen lassen, den Fotospeicher hier Kostenpflicht zu machen. Nachzug schreibt dann, ja, ist nicht ganz kostenlos, aber äußerst billig, wenn man Prime wegen dem Videodienst eh hat. Außerdem kann man über das Familienalbum bis zu 5 Mitglieder einladen, die dadurch ebenfalls unbegrenzten Speicherplatz für Fotos erhalten. Jawohl. Dies habe ich jedoch nicht ausprobiert und könnte ein Problem sein, wenn dadurch alle eingeladenen Personen alle Fotos sehen können. Ich habe nach Googles Ankündigung Amazons Fotos wieder auf dem Handy. Solange es den unbegrenzten Speicher zu Prime als Dreingabe gibt, werde ich das nutzen. Und wenn Google die Funktion ihrer Apps nun langsam auch noch kostenpflichtig macht, komme ich vielleicht ganz automatisch zu einem Handy ohne Google. Also der letzte Teil ist natürlich genau das, was ich auch denke. Also man sollte hier, also die Google sollte nicht den Kostenlosfaktor unterschätzen. Wenn etwas nicht mehr kostenlos ist, werden die Leute alles nehmen, egal was. Hauptsache es ist kostenlos und es ist einfach. Ja? Definitiv. Und nicht nur die normalen Nutzer, sondern auch Leute wie ich und wie ich das jetzt auch hier gesehen habe oder daraus lesen kann, auch Nachtzug, weil man es einfach für Dienste, die man eben vorher kostenlos bekommen hat, dass man da eben nicht einsieht, da noch was dafür zu bezahlen, wenn man das vielleicht woanders eben im Preis, in Anführungszeichen, mit drin hat, was man eh schon bezahlt. Beispielsweise wäre das auch der eigene Netzanbieter beispielsweise. Ja, also bei einigen Tarifen ist zum Beispiel Fotospeicher mit drin. Ich glaube, bei Telekom beispielsweise, ja, ist ein Cloud-Service mit drin. Ja, dann würden die Leute vielleicht eher den nutzen. Ich glaube, bei Vodafone gibt es sowas auch. Ja. Ganz sicher bin ich mir da nicht. Bei Festnetzanbietern beispielsweise gibt es sowas, wenn die dann eine einfache App zur Verfügung stellen, habe ich noch nicht daran geguckt, wäre es vielleicht auch interessant. So, jetzt Amazon Fotos als Ersatz, ja, klar, kann man auf jeden Fall machen. Die Fotos übrigens von den eingeladenen Leuten kann man nicht sehen und die sehen auch nicht die eigenen Fotos von demjenigen, der eingeladen hat. Das ist ausgeschlossen. Die haben eigene Accounts. Also die müssen einen eigenen Amazon-Account machen und dieser Account wird dann verbunden. Ja, allerdings nur, wenn der die gleiche Anschrift hat, ja, das ist wichtig, und der wird dann verbunden mit dem Hauptaccount und der kriegt dann eben auch diese kostenlose, unbegrenzten Fotospeicher, übrigens nicht wie bei Google in verminderter Qualität, sondern in Originalqualität ohne Megapixelbeschränkung, ja, absolut. Und das ist eine interessante Sache. Das war der Grund, warum ich auch schon vorher Amazon Fotos installiert hatte, um nämlich meine 48 Megapixel Fotos ohne Herunterrechnen auf 16 Megapixel und ohne neue Komprimierung in Originalqualität zu speichern. Das macht Fotos möglich. Und das Beste ist noch, sogar wie heißt das Format? In RAW-Qualität. Das heißt, ihr könnt auch RAW-Fotos speichern ohne weiteres. Ganz coole Sache. Klar ist, dass es natürlich da auch noch andere Alternativen gibt. Ja. Es vielleicht noch was zu diesen Fotos, die Leute da nicht sehen können. Wenn man möchte, dass innerhalb von dieser Kreis, was ja eigentlich als Familien gedacht ist, ja, als Familie, dann kann man ein sogenanntes Familienalbum anlegen. Da kann man einzelne Fotos hochladen. Ja, aber man muss es nicht. Die Fotos, die man selbst macht und nicht explizit hochlädt, außer man stellt es ein, man kann es einstellen, die werden nicht im Foto, im Familienalbum gespeichert, sondern nur im privaten Album, das sonst niemand sehen kann. Und dann kann man auswählen, okay, das und das und das und das Foto, das möchte ich ins Familienalbum laden und dann haben es alle können das alle sehen. Wahnsinn. Eine super coole Idee ist das. Lustig sind immer die Nachrichten, wenn man das tut, ja. Wenn ich dann zum Beispiel ein paar Bilder hochlade in das Familienalbum, dann steht dort, Rio wurde ins Familienalbum hochgeladen. Okay, also, das ist doch, naja, gut, wie auch immer, lustig. Also so schließt sich dann der Kreis hier. Google Food ist ganz okay, aber es nicht vergessen, es gibt noch andere Alternativen, beispielsweise P-Cloud. Wenn ihr eh schon einen, zum Beispiel ein Abo habt bei solchen Diensten wie P-Cloud, was ja recht gut ist, ja, hatte ich ja auch mal eine Zeit lang, da könnt ihr dann einfach in der App aktivieren, dass automatisch neue Bilder hochgeladen werden sollen. Und dann habt ihr ein komplettes Album auf P-Cloud. Und zwar richtig, ja. Nicht schlecht, finde ich, diese ganze Sache. Man kann sich die Bilder in der App auch angucken lassen. Man hat hier, ja, ich würd sagen, so eine minimal ausgestattete Fotogalerie. Ja. Natürlich gibt es auch noch Software, die auf den P-Cloud-Speicher zugreifen können, die dann etwas bessere Galeriefunktionen bringen. Aber damit kommt man schon mal recht gut zurande. Und man hat ein kostenloses Foto-Backup, ja, hier drauf. Kostenlos, naja, ist eben nicht kostenlos, aber wenn man das eh schon hat, ja, dann ist es faktisch kostenlos für einen. Da hier große Datenmengen vorhanden sind, es gibt ja da 500 GB und 1 Terabyte. Das reicht auch für etliche Videos. Ja. Und von daher braucht man sich da erstmal keine Gedanken zu machen. Es gibt noch spezielle andere Angebote bei P-Cloud übrigens, ziemlich gut. Moment mal, habe ich 1 Terabyte gesagt? Nein, ich glaube, es sind sogar 2 Terabyte, wenn ich das richtig weiß, was es da gibt im Premium-Account. Es gibt, glaube ich, nur 2 Stück, also 3 eigentlich. Ne? Der Basic-Free-Account. Dann, Moment mal, ich guck mal, dass ich das nichts anderes sage. Das sind aber nur, glaube ich, 5 GB ursprünglich drin. Man kann das erweitern und so, kein Problem. Ja, genau, 500 GB Speicher ist der Premium 500 und der Premium Plus 2 TB, der kommt auf $245 im Jahr, wohlgemerkt, ja, im Jahr. Und der hat 2 Terabyte Speicher drin. Also wie gesagt, natürlich lohnt sich das vielleicht nicht unbedingt jetzt wegen den Fotos alleine, aber das ist ja ein übrigens sehr, sehr guter, performanter, interessanter Cloud-Speicher. Und von daher, wenn ihr das dann eh schon hättet, ja, dann wäre das natürlich eine perfekte Lösung, um auch hier dann diese Sachen da zu nehmen. Und ich sag auch gleich, hier gibt es jetzt mittlerweile, das war der Grund, warum ich mein Konto übrigens gekündigt habe, ja, man konnte nicht auswählen, wo die Daten gespeichert werden. Ja, das ist jetzt möglich, auch wenn es eine bittere Pille ist. Es kostet einmalig die Verschiebung von den Daten. Also wenn ihr einen neuen Account anlegt, dann könnt ihr das schon auswählen. Wenn ihr aber einen bestehenden Account transferieren wollt, dann kostet es 19,99 € und dann könnt ihr nämlich auswählen, ob ihr die Daten in den USA speichern wollt oder in der Europäischen Union. Das ging vorher nicht. Das war der Grund, warum ich hier nicht hier diesen Account weitergeführt habe, ja, aber hier angesichts den $20 Wechselgebühr werde ich einfach nochmal einen neuen Account anlegen und ja, dort dann eben die Region Europa auswählen. Das ist natürlich wichtig, dass die Daten nicht in die Vereinigten Staaten überführt werden. Gut, ich glaube, dann sind wir durch. Dann komme ich jetzt zur App der Woche. Und weil wir eben jetzt gerade von Cloud-Diensten gesprochen haben, insbesondere von P-Cloud, habe ich für euch noch was herausgepickt. Es gibt ja dieses Problem, ja, mit der Cloud-Music. Auch wenn jetzt YouTube-Music ebenfalls Speicherplatz bietet für eure eigenen Songs, zumindest im Moment noch kostenlos, ja, das wird sich vielleicht auch noch ändern, ja. Moment, ist ja nicht kostenlos, ist ja für Premium Kunden, glaube ich, ja, YouTube Premium ist das, glaube ich, genau. Wenn euch das aber sowieso nicht zusagt, wie mir zum Beispiel das YouTube Music, Dann bietet zum Beispiel die Software CloudBeats an, dass ihr in einen Cloud-Speicher eurer Wahl eure Songs hochlädt und eben nicht zu YouTube Music oder sonst irgendwohin. Ihr könnt das sogar auf euren eigenen WebDAV oder NAS-Server drauf machen, sofern der natürlich getunnelt ist und eine Verbindung ins normale Netz hat. Ja? Ansonsten geht es nur lokal eben offline, aber immerhin, Entschuldigung, nicht offline, sondern eben lokal, wenn ihr in eurem WLAN seid. Aber immerhin, das ist ja auch schon mal was. Für meinen Server beispielsweise ist das natürlich perfekt, ja, für meinen NAS-Server daheim. Der unterstützt zum Beispiel Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive, OneDrive for Businesses, OwnCloud, NextCloud, pCloud, ja, HiDrive und wie gesagt eben die WebDAV oder NAS-Server und streamt von dort aus direkt die Musik. Und man hat jetzt auch einen Offline-Modus, das heißt, man kann diese Songs aus eurer eigenen Cloud auf euer Gerät herunterladen zur Offline-Wiedergabe, ja, und eben auch dann hören, wenn man nicht mit dem Internet verbunden ist. Und die Dateiformate sind MP3, WAV und AAC. Auch im Pro-Feature, wenn ihr also die Pro-Version nimmt von diesem Cloud Beats, dann habt ihr auch FLAC-Format zur Verfügung. Und das ist doch genial. Da könnt ihr auf euren Server beispielsweise daheim die Lieder im FLAC-Format ablegen, ja, in höchstmöglicher Qualität und die dann eben bei Bedarf, wie ihr das möchtet, auf euer Smartphone spiegeln zum Offline anhören und dann loslegen. Eine coole Sache, geht ganz einfach und somit hat man mehrere Optionen. Einmal Music aus der Cloud, die man jetzt nicht heruntergeladen hat, zum Beispiel eben in MP3-Format, damit das Streaming nicht so teuer wird, ne? Wegen eurer Datenkontingente, ganz klar. Aber daheim, zum Beispiel von eurem Server, könnt ihr dann die FLAC-Format-Songs, die ihr zum Beispiel von euren CDs gespeichert habt, auch direkt auf das Smartphone packen, ja, eure Lieblings-Playlist beispielsweise und so weiter und so weiter. Coole Geschichte, sonst alle Funktionen drin, die man eben so braucht. Multi-Cloud-Playlists gibt es übrigens auch, also das heißt von verschiedenen Cloud-Anbietern Lieder in einer Playlist haben. Ja, so könnt ihr auch, jetzt kommt auch wieder was ganz Interessantes, die kostenlosen Dienste von den verschiedenen Cloud-Anbietern geradezu kombinieren und habt dann eine ziemlich große großen Platz für eure Songs abzulegen. Dort mal 5 GB, dort mal 10 GB kostenloser Speicher, ja, dort mal 15 GB, ja, und daheim noch euer NAS-Server, dann kommt da einiges zusammen und ihr habt auf einmal eine Riesenmenge Platz für eure Songs eben abzuspielen mit dieser Software. Repeat-Funktion, Shuffle-Funktion, Album-Cover zeigt der Player an, Sleep-Timer ist mit drin, natürlich sehr wichtig für die Leute, die gerne zum Beispiel mit Hörspielen einschlafen. Man kann die Wiedergabegeschwindigkeit steuern von 0,5 bis dreifach für Podcasts beispielsweise anzuhören. Das ist eine wunderbar schöne Funktion. Einige Funktionen gibt es nur im Pro-Paket. Ja? Man kann zu Google Chromecast streamen. Auch das ist ein Pro-Paket. Man hat einen Equalizer und. Unbegrenzte Anzahl von zusammenhängenden Clouds und Konten könnt ihr da dann eben nutzen in der Pro-Version, ja, Download von Tracks, ja, und eben verlustfreies FLAC-Format. Also ich finde, das ist wirklich ein fantastischer Player, das muss man sagen. Ihr könnt euch die kostenlose Grundversion herunterladen zum Testen. Einzelne Funktionen könnt ihr dann in-App kaufen sozusagen, ja, um dann eben hier diese Software eben zu nutzen, ja. Für mich sieht die Software wirklich sehr, sehr gut aus und deswegen, ja, könnt ihr euch mal angucken. Der Anbieter sitzt in der Ukraine in, was ist das? ist es Kiew? Was ist das anders geschrieben? Egal. Also, Webseite haben die auch, da könnt ihr vielleicht auch mal gucken. Also, mir gefällt die App sehr, sehr gut. Optisch auch aufgeräumt, simpel, aber sehr funktionell und macht dann natürlich sehr, sehr viel, ja, sagen wir mal, bringt es sehr viele Möglichkeiten, ja, für die verschiedenen Cloud-Dienste. Ihr könnt endlich Cloud Music richtig nutzen. Wenn ihr also Musikfan seid, dann ist es eigentlich eine Must-Have-App auf eurem Smartphone. Cloudbeats, den Link findet ihr in den Shownotes. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes und die findet ihr in eurem Podcast-Player. Irgendwo muss da so eine Funktion sein, um den Begleittext anschauen zu können von dieser Folge. Und dort findet ihr auch weitere Links zu den behandelten Themen für heute und natürlich auch zu der App der Woche. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Androids rule that world.